Wer heute über die Straßen unseres Landes und der Welt geht und Millionen von Autos fahren sieht, kann sich nur schwer vorstellen, dass es einmal eine Welt ohne Benzin, ohne Abgase, Geschwindigkeitsrekorde und Rennen auf dem Nürburgring gab. Es sind noch keine 100 Jahre her, seit Karl Benz in einer kleinen Werkstatt in Mannheim mit seinen ersten Versuchen begann. Wer heute an allen Ecken den dreizackigen Stern im verchromten Ring sieht, weiß, das ist ein Mercedes von Benz. Eigentlich hat es mit einem Fahrzeug angefangen, das wie ein Fahrrad aussah und auch eins sein sollte. Nur waren seine überdimensionalen Räder aus Holz und mit Eisen beschlagen. Es ratterte und donnerte über die Straßen, machte einen Höllenlärm und man hatte sehr viel Mühe, sich darauf zu halten. Als Karl Benz ein solches Fahrrad geschenkt bekam, unternahm er sofort kleinere Fahrten. Er wusste aber am gleichen Abend, dass dies nicht das Fortbewegungsmittel sein konnte. Am Abend traf er den Druckereibesitzer Walter, der ihm diesen Knochenschüttler gebracht hatte. Mit diesem zentnerschweren Ding da kommt man ja kaum voran. Und wozu sollte ein Fahrzeug nütze sein, wenn man schneller laufen als fahren kann? Zwei Dinge sind mir bei meinen Probefahrten klar geworden. Wenn ich mich damit befasse, so darf ein Fahrzeug, meiner Vorstellung nach, nicht auf zwei Rädern daherkommen. Es ist zu wenig. Es muss vier haben. Es muss ein Wagen sein, der mit einer Droschke, was Bequemlichkeit betrifft, Schritt halten kann. Ja, sonst noch was? Wie soll sich denn der Wagen fortbewegen? Soll er mit Pedalen getreten werden? Menschenkraft muss man durch Maschinenkraft ersetzen. Ja, haben Sie eine Vorstellung, wie? Nein, noch nicht. Aber mir fällt schon noch was ein. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch eine Verabredung. Nun, Sie sollten Sie nicht warten lassen. Ja, ich werde mich verändern. Ich gehe nach Pforzheim. Was wollen Sie denn dort? Ich brauche Erfahrung im Brückenbau. Ich gehe zur Firma Benkiser nach Pforzheim. Benz ging nach Pforzheim, lernte dort Bertha Ringer kennen, die er 1872 heiratete. Er selbst sagte, dass ihm nun ein Idealist zur Seite getreten war, mit dem er all seine Pläne und Träume besprechen konnte. Bertha! Bertha! Ja, ich komme ja schon. Wo brennt's denn? Hoffentlich in deinem Ofen. Ich habe einen Mordshunger. Na sag schon, was gibt es? Ich glaube, ich habe es jetzt. Unser Wegbereiter ist der Gasmotor. Der Gasmotor? Aber der läuft doch höchstens ein paar Minuten und dann ist es aus mit ihm. Ja, weil er zu viel Öl verbraucht, zu viel Schmierstoffe. Er könnte die Konkurrenz für die Dampfmaschine werden. Das Prinzip ist in Ordnung. Statt des einströmenden Dampfes tritt das eingesaugte Luft- und Gasgemisch. Wenn es sich entzündet, erreicht es eine Spannung von 5 bis 6 Atmosphären und treibt den Kolben nach außen, beziehungsweise nach innen. Und wie willst du vorankommen? Ich werde es mit dem Zweitaktverfahren versuchen. Er begann auf eigene Faust zu probieren, um selbst eine gute Lösung zu finden. Aber das Glück kam nicht auf Windesflügeln. Er hatte auch nicht das Glück des erfinderischen Zufalls. Vielmehr war es das Glück einer zähen, unverdrossenen Arbeit. Systematisch ein Ziel verfolgen, zum Erfolg zu kommen. Aber zum Experimentieren braucht man Geld. Benz hatte alles in seinen Zweitakter gesteckt und stand vor dem Nullpunkt. Es war an einem Silvesterabend. Heute ist ja wohl Silvester. Wir werden das neue Jahr mit einem Paukenschlag begrüßen. Wo nimmst du bloß deinen Optimismus her? Ich fühle es eben. Du wirst sehen, es wird eine fröhliche Silvesternacht. Lass uns jetzt Abend essen und dann gehen wir noch einmal hinüber in die Werkstatt und versuchen noch einmal unser Glück. In mir ist so eine Unruhe. Es lässt mir keine Ruhe. Gut, dann trage auf. Was gibt's? Ein einfaches, aber gutes schwäbisches Essen. Dann gingen sie zusammen in die Werkstatt. Und wieder stehen sie vor dem Motor, wie vor einem schwer enträtselbaren Geheimnis. Benz dreht den Motor an, er springt sofort an und läuft. Hör doch, wie er läuft. Ganz regelmäßig. Aber wird er durchhalten? Er wird, Karl, er wird. Ich fühle es. Dann hätte ich es geschafft. Ich meine, ich habe den Anfang geschafft, den ersten Schritt. Der läuft immer noch. Sie standen in der kleinen ärmlichen Werkstatt und hörten den immer gleichbleibenden Geräuschen des Motors zu. In dieser Silvesternacht brauchten sie nicht die Glückwünsche dieser Welt, da konnten sie auf jedes Fest verzichten, denn diese kleine Werkstatt wurde an jenem Abend die Geburtsstätte eines neuen Motors. Da klangen vom Kirchturm die Glocken. Sie läuteten das neue Jahr ein, aber sie wussten nicht, dass sie eine neue Zeit einläuteten. Jene Zeit, die ihren Pulsschlag fortan vom Motor bekommen sollte. Jetzt fangen die Schwierigkeiten erst an. Wie meinst du das? Mit diesem Motor kann ich noch keinen Wagen in Bewegung setzen. Jetzt muss er entwickelt werden und dazu brauchen wir Geld. Wer wird es uns geben? Je sachverständiger und klüger die Leute sind, desto mehr schwärmen sie für die Dampfmaschine und desto geringschätziger reden sie von der Gasmaschine. Er sollte Recht behalten. Keine Bank, kein Industrieller investiert auch nur einen Pfennig in das neue Projekt. Da, eines Tages, kam der Hoffotograf Bühler zu ihm. Er hatte sich schon an viele Werkstätten und Fabriken in den verschiedensten Städten gewandt. Er brauchte für eine Art Satiniermaschine feinst polierte Stahlplatten. Es war vergebens. Man konnte sie ihm nicht herstellen. Sie wissen, was ich meine. Es ist eine hochempfindliche Präzisionsarbeit. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können? Ich werde es versuchen. Versprechen kann ich nichts. Aber kommen Sie in ein paar Tagen vorbei. Wenn Sie dann zufrieden sind, übernehme ich Ihren Auftrag gern. Sie sind meine letzte Hoffnung, Herr Benz. Sie auch. Wie darf ich das verstehen? Tja, das ist so. Ich möchte mit meinem Gasmotor in die Produktion gehen. Leider fehlen mir dazu die Mittel und die erforderlichen Leute, die mein Projekt finanzieren müssten. Aber davon nicht heute. Lassen Sie mich erst Ihre Platten anfertigen und liefern. Gut, aber ich interessiere mich sehr für Ihr Projekt. Lassen Sie mich demnächst darauf zurückkommen. Benz konnte ihm die Platten in kürzester Zeit liefern und ihm damit einen großen Gefallen tun. Dadurch bekam Bühler Vertrauen zu ihm. Die Platten sind ausgezeichnet. Eine vorzügliche Arbeit. Sie haben mir damit einen großen Dienst erwiesen, Herr Benz. Wirklich. Sie haben etwas zu Wege gebracht, was alle anderen nicht konnten. Wirklich toll. Ich möchte auf Ihren Gasmotor zurückkommen. Ich freue mich, dass Sie zufrieden sind, Herr Bühler. Tja. Der Gasmotor, wie soll ich Ihnen das erklären? Nun, er soll eine gesunde Konkurrenz zur Dampfmaschine sein. Die Eisenbahn ist an die Schiene gebunden. Wir könnten auf den Straßen fahren, auf allen Wegen, einfach überall, verstehen Sie? Darin liegt eigentlich der Effekt. Ich glaube an die Zukunft des Gasmotors. Fest und unerschütterlich. Er wird zum Fortbewegungsmittel der Zukunft werden. Ich habe mich erkundigt. Ich habe mit etlichen Leuten darüber gesprochen. Die meisten sind abgeneigt. Sie wollen den Fortschritt nicht sehen. Glauben Sie mir, es war mit allen neuen Dingen so. Herr Benz, ich erkläre mich bereit, mit einem kleinen Kapital an der Auswertung und Ausnutzung Ihrer Idee beizutragen. Wären Sie einverstanden? Schlagen Sie ein, Herr Bühler. Das gibt mir die Möglichkeit, versetzt mich in die Lage, zu produzieren. Zunächst beschränkte sich Benz darauf, ein PS-Zweitaktmotoren für Pumpen zu bauen. Die Zweitaktmotoren waren mit einer besonderen Luftpumpe und mit einer besonderen Gaspumpe versehen. Mit Hilfe eines Oberflächenvergasers wurde das Benzin zum Verdunsten gebracht. Für den Gaszutritt sorgte eine Schiebersteuerung. Aus den 2 PS-Motoren wurden bald 4 PS-Motoren. Das Unternehmen begann zu blühen. Zuerst hatte er nur 6 Arbeiter in seinen Werkstätten, bald wurden es 40 und mehr. Das Geschäft musste vergrößert werden und darum war eine Verlegung nicht mehr zu vermeiden. Er gründete unter dem Namen Mannheimer Gasmotorenfabrik eine Aktiengesellschaft. Das Geschäft florierte. Seine Geschäftspartner waren zufrieden. Aber nicht so Benz. Meine Herren, das Geschäft mit den Benzmotoren geht gut. Unsere Gewinne sind beträchtlich. Sie wissen, dass ich in der Lage bin, einen Motorwagen zu bauen. Wenn wir investieren würden, könnten wir in ein paar Jahren einen erheblich höheren Gewinn erzielen. Herr Benz, wir sind real denkende Geschäftsleute. Wir haben wenig Sinn nun, sagen wir mal, für Ideale. Ihre Benz-Motore bringen Geld, das ist in Ordnung. Ihre Benz-Wagen aber, nein, da wäre es schade um jeden Pfennig. Ja, meine Herren, haben Sie denn immer noch nicht begriffen, welche Möglichkeiten für die Zukunft in diesem Projekt liegen? Herr Benz, wir sind mit Ihrem Geschäftsgang zufrieden. Wir wollen kein Risiko eingehen. Also vorerst keine Spielereien und keine Phantastereien. Spielereien, Phantastereien nennen Sie das? Herr Benz, jagen Sie keinem Phantom nach. Lassen Sie uns an den Zweitaktmotoren so viel Geld verdienen, dass die Versuche mit Ihren technischen Phantomen wenigstens keine empfindlichen Geldopfer bedeuten. Also einverstanden? Benz war von so viel Engstirnigkeit und einem Horizont, der nicht über den Tellerrand hinausging, entsetzt. Für ihn war die Sachlage klar. Er trat aus der Gesellschaft aus und zog sich in seine alte kleine Werkstatt zurück. Es folgte eine schwere Zeit, und es gab nur einen Menschen, der fest an seiner Seite ausharrte. Bertha, seine Frau. Benz hatte gerade einige folgenschwere Tage hinter sich gebracht, als jemand die Tür zu seiner Werkstatt öffnete und eintrat. Herr Rose, welch eine Überraschung. Lassen Sie uns hinübergehen in die Wohnung. Hier ist es doch etwas zu ungemütlich. Aber nein, mir würde es hier schon gefallen. Wissen Sie, ich habe von Ihrem Geschäftsaustritt gehört. Ich kenne auch Ihre Beweggründe und schätze Sie. Ich verfüge über ziemliche Geldmittel. Ich möchte anlegen. Na, deshalb bin ich gekommen. Ich schlage Ihnen vor, mit mir eine neue Geschäftsverbindung einzugehen. Sie wissen aber, was mir vorschwebt. Ah ja, ich weiß, ich weiß. Wir nehmen auch die Produktion für Motorwagen in den Vertrag auf. Aber zuerst produzieren wir Benz-Motoren als ortsfeste Kraftquelle. Wir werden in Kürze so viel Werte geschaffen haben, dass wir dann an die Auswertung des großen Projektes gehen können. Sie glauben wohl auch nicht so recht an mein Zukunftsbild. Na, wäre ich sonst hier? Nein, nein, Herr Benz. Das Unternehmen muss auf solider Grundlage stehen. Erst dann kann man solches Projekt in Angriff nehmen. Vielleicht haben Sie recht. Bauen wir weiter die ortsfesten Motoren. Aber zur gegebenen Zeit... Gehen wir in die neue Produktion. Zunächst versuchte Benz, sein Zweitakt-Gasmotorensystem zu vervollkommnen. Das Ansaugen und Komprimieren der Luft wurde einem Kolben übertragen. Jetzt konnte eine besondere Luftpumpe wegfallen. Der Schieber für die Steuerung des Gaszutritts wurde durch Ventile ersetzt. Dann verbesserte er wesentlich die Zündung. Er erreichte von allen auf dem Markt dargebotenen Maschinen den geringsten Gasverbrauch pro Stunde und PS. Dann ging er zur Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung nach München. Man schrieb das Jahr 1888. Ein Professor Schröter sagte, wir kommen jetzt zu den beiden interessantesten Maschinen der Ausstellung, welche das herkömmliche Viertaktverfahren verlassen und neue Bahnen eröffnet haben. Ich meine die Motoren von Benz und die Maschine von Atkinson. Damit war ihnen ein wesentlicher Durchbruch gelungen. Das Jahr 1884 wurde zum Geburtsjahr des Motorwagens. Eines schönen Tages stand der erste Wagen auf dem Gelände des Fabrikhofes. Die Arbeiter standen auf dem Hof und blickten mit Stolz auf ihr Werk. Benz drehte an der Kurbel und siehe da, der Motor sprang an. Er setzte sich hinein und fuhr ein paar Runden durch den Fabrikhof. Dann fuhr er auf die Straße. Seht euch den da an! Ein Verrückter! Es ist doch nur der Benz. Eine Spielerei, die nichts ist und nie was wird. Wie kann man sich nur in einen so unzuverlässigen, armseligen, lauten Maschinenkasten... Richtig, richtig! Wo es doch so viele Pferde gibt und die elegantesten Kutschen und Droschken. Ja, schade um den Mann. Der wird sich und seine Familie und sein ganzes Geschäft bloß ruinieren mit dieser verrückten Idee. Mit so einem Stinkekasten würde ich zu Hause bleiben. Aus den ersten 100 Metern wurde ein Kilometer, dann mehr. Es musste manchmal geschoben werden oder gezogen von Pferden und Kühen und man lachte immer mehr über diesen Mann. Aber bei jeder Ausfahrt gewann er an Erfahrung und immer wieder verbesserte er sein Lieblingskind, seinen Motorwagen. Dann wurden die ersten Zeitungsmeldungen laut. Die Neue Badische Landeszeitung vom 4. Juni 1886 schrieb, für Velocipedsportfreunde dürfte es von hohem Interesse sein zu erfahren, dass ein großer Fortschritt auf diesem Gebiete durch eine Erfindung, welche von der hiesigen Firma Benz und Co. gemacht wurde, zu verzeichnen ist. Der Motor, dessen Zylinderweite 9 cm beträgt, macht 300 Touren in der Minute, wodurch die Geschwindigkeit des Fahrzeuges bis zu der eines gewöhnlichen Personenzuges gesteigert werden kann und so weiter und so weiter. Überhaupt konnte man feststellen, dass die Journalisten dem neuen Fahrzeug positiver gegenüberstanden als die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung und vor allem der Hochfinanz. Es gibt eben immer Leute, die es am besten finden, wenn alles schön beim Alten bleibt. Auch mit den Behörden hatte er seine Last. Eines Tages erhielt er eine Vorladung vom Bezirksamt Mannheim. Ihre Fahrzeuge sind eine Bedrohung von Leben und Gesundheit. Und überhaupt wissen Sie eigentlich nicht, dass das Fahren mit elementarer Kraft nach einem Landtagsbeschluss bei uns in Baden verboten ist? Aber das ist doch... Beschlossen und Gesetz. Sie können ja versuchen, gegen den Landtagsbeschluss vorzugehen, aber ich glaube nicht, dass es Ihnen etwas nützen wird. Nun, ich habe es Ihnen gesagt und das gilt. Also Fahrverbot. Aber wo soll ich meine Versuche machen? Ich brauche die Straße zum Fahren, damit ich eines Tages ein 100-prozentiges Fahrzeug in den Verkehr stellen kann. Sie wissen doch, Herr Amtmann, dass ich oder meine Leute noch nie einen Unfall gebaut haben. Es ist noch nicht das Geringste passiert. Mein Fahrzeug ist sicherer als jedes andere. Naja, ich will ja nicht sagen, dass Sie das waren. Vielleicht waren es Ihre Angestellten. Was? Na, mir ist des Öfteren zu Ohren gekommen, dass Ihre Wagen im schneidigsten Tempo sich ein besonderes Vergnügen daraus machen, an Polizisten vorüberzusausen. Sollte das wahr sein, werde ich jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen. Zur Strafe stelle ich Sie 14 Tage an den Schraubstock. Nun, Herr Amtmann, kann ich nicht eine Sondergenehmigung haben? Ja, Gott, wir sind ja keine Unmenschen, Herr Benz, aber wir sind die Hände gebunden. Ja, es muss ja nicht für das ganze Land Baden sein, in Ihrem Verwaltungsbereich, dem Bezirk Mannheim vielleicht. Ja, nun gut, also gut, für den Amtsbezirk Mannheim kann ich Ihnen ja eine Fahrerlaubnis geben. Wir müssen aber noch die Genehmigung des zuständigen Ministeriums einholen. Mit einer Einschränkung natürlich. Geschwindigkeitsbegrenzung 6 Kilometer innerhalb der Stadt und 12 Kilometer außerhalb der Stadt. Tja, das ist ein bisschen wenig. Wissen Sie was, Herr Amtmann? Ich lade Sie und die Herren Ihres Amtes zu mir ein. Sie können sich von der Betriebssicherheit und der Ungefährlichkeit der Wagen überzeugen. Ich lasse Sie vom Bahnhof abholen. Einverstanden. Ja gut, weil vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, mich persönlich mal von dem Sinn und Wert Ihres Fahrzeuges zu überzeugen. Benz fuhr nach Hause. Er hatte einen Sieg errungen gegen Bürokratie und Engstirnigkeit, wenn auch nur einen sehr kleinen. Deshalb sprach er mit seinem Fahrmeister Thum. Thum? Ja? Wir dürfen fahren, aber 6 Kilometer innerhalb und 12 Kilometer außerhalb des Stadtgebietes. Dieses salomonische Urteil ist zwar von keinerlei Sachkenntnis getrübt, aber ich habe die Herren eingeladen, sich hier ein bisschen umzusehen. Sie holen Sie vom Bahnhof ab. Fahren Sie keinesfalls schneller als 6 Kilometer pro Stunde. 6 Kilometer und nicht ein Deut mehr. Die werden glauben, Sie sitzen in einem Himmelswagen, Herr Benz. Der Tag kam heran und Thum holte die Herren vom Bahnhof ab. So, meine Herren, nun wollen wir mal einsteigen in diese... Wie sagt doch der Volksmund, Teufelskutsche. Ja, ich bitte Sie einzusteigen, meine Herren. Wahrhaftig ein schönes und sehr bequemes Fahrzeug. Nun, Mann, na also schön, dann fahren Sie mal los. Naja, also das geht ja ganz famos, nicht wahr, meine Herren? Ein bisschen langsam kommt mir das Tempo doch vor. Mann, können Sie nicht die vorgeschriebenen 6 Kilometer fahren? Aber die fahre ich doch. Haargenau, 6 Kilometer. Ja, na ja, können Sie ein bisschen schneller fahren? Ja, könnte ich schon, aber ich darf nicht. Ist polizeilich verboten. Ach, was denn? Fahren Sie schon, sonst fährt es ja jede Milchkutsche davon. Aber mit Vergnügen. Damit war der Bann gebrochen. Und sie konnten mit ihrem Motorwagen fortan ohne Geschwindigkeitsvorschriften und ohne Bindungen an die heimischen Grenzsteine durch die Lande fahren. 1888 holte sich der neue Wagen dann die große Goldmedaille in München, der ersten großen Ausstellung ihrer Art. Das Interesse an dem neuen Fahrzeug wächst. Schon stellen sich bei Benz Käufer aus Frankreich, England und Amerika ein. Es sprach sich immer mehr herum und so langsam konnte man feststellen, dass der Benzwagen an Popularität gewann. Dann kam ein Käufer, dem die Liebe zum Motorwagen sozusagen im Blute lag und der später selbst eine Automobilfabrik besaß. Der Baron Liebig aus Reichenberg in Böhmen. Reichenberg ist das heutige Liberec in der CSSR. Liebig zählte zu den mutigsten Pionieren des Kraftwagenwesens. Mein lieber Benz, ich habe die lange Reise zu Ihnen, übrigens mit der Eisenbahn, gemacht, damit ich die Heimreise in Ihrem Kraftwagen machen kann. Wie viele Kilometer sind das? Na, so an die 800. Und wie sind die Straßen? Ja, ich kenne sie noch nicht. Teilweise werden sie gut sein, teilweise schlecht, ich werde es sehen. Ich will diese Reise aber riskieren. Und wir werden uns eine Route zusammenstellen. Sie müssen aber einige Gebirge überwinden. Nein, nein, ich suche mir die leichteste Route aus. Wenn ich erst mal daheim bin, muss der Wagen einiges an Höhenunterschieden überwinden. Bei uns in Reichenberg gibt es nur Berge. Jede Straße ist ein kleiner Berg. Mein Modell Victoria wird Sie nicht so leicht im Stich lassen. Wie werden Sie fahren? Moment, ich hole eine Karte. Tja, das Beste wird sein, also erst mal hier über Frankfurt, Kassel, Eisenach, Erfurt, Leipzig und dann Dresden, Bodenbach, Böhmisch-Leipa, hier bis Reichenberg. Das gibt zwar genug Höhenunterschiede, aber sie sind nicht so steil. Langsam steigend. Ja, das schaffe ich bestimmt. Ich schlage vor, wir machen erst hier eine Reihe von Probefahrten. Unter anderem auch in den Odenwald. Da werden wir sehen, wie er sich verhält. Lieber Baron, ich gebe Ihnen für Ihre Fahrt einen Mechaniker mit. Nur für den Notfall, falls etwas passiert. Auf meine Kosten natürlich. Nein, nein, auf meine Kosten. Also ich bestehe darauf. Wenn Sie wollen. Und ob. Das ist mein ganz persönlicher Ehrgeiz, lieber Benz. Es sollte noch lange dauern, ehe man in Deutschland die Bedeutung dieser Erfindung überhaupt erkannte. Die Entwicklung blieb lange Zeit hinter den französischen und vor allem dem amerikanischen, mit einem Riesenaufwand vom Kapital vorangetriebenen Anstrengungen zurück. Schon fanden in Amerika Autorennen statt, als man hier noch allgemein die Nase rümpfte. Benz und Daimler mühten sich ab, Deutschland zum Wurzelboden der Autoindustrie zu machen, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Benz vor dem Aufsichtsrat. Das Interesse an der Automobilindustrie beginnt nun auch in Deutschland zu erwachen. Immer mehr einheimische Fabriken treten auf den Plan. Wir haben bei Ausstellungen immer hervorragend abgeschnitten. Es gibt die ersten Automobilclubs. Im Ausland werden die ersten Autorennen veranstaltet. Freilich sind Rennen, bei denen Höchstgeschwindigkeiten allein die Losung sind, noch nie mein Ideal gewesen. Aber denken Sie an die Franzosen. Rennen haben eine ungeheure werbende Kraft. Wir sollten uns nicht länger verschließen. Ich verschließe mich ja nicht. Aber wir müssen an Rennen im Ausland teilnehmen. In Deutschland interessiert sich kein Mensch für ein Autorennen. Wir werden nächstes Jahr beim Gordon-Bennett-Rennen in Schottland starten. Bis dahin muss ich einen Wagen mit ca. 90 Kilometer Stundengeschwindigkeit haben. Sonst haben wir keine Chance. Und, meine Herren, wenn ein Benzwagen ins Rennen geht, dann sollte er, muss er gewinnen. Im Jahre 1903 gewann er das vierte Gordon-Bennett-Rennen mit einer Geschwindigkeit von 89 Stundenkilometern. 1908 in Frankreich den Grand Prix mit 111,5 pro Stunde. Und 1911 stellte ein Benzwagen mit 228 Kilometer Stundengeschwindigkeit, man bedenke im Jahre 1911, den Weltrekord auf. Aber Höchstgeschwindigkeiten waren nie das Ziel von Benz. Für ihn galt es, für Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu arbeiten. Die zahlreichen Rennen hatten aber auch ihr Gutes. Sie vermittelten so viele Erkenntnisse, die rasch zur Auswertung kamen, so dass der Benzwagen bald als der zuverlässigste Wagen in Europa galt. Dann begann Benz mit der Entwicklung von Lastkraftwagen. Er stellte sich vor, dass man Güter so um vieles schneller zu transportieren vermochte. Aber auch hier galt es lange Zeit, Berge von Vorurteilen zu überwinden. Als einmal ein Lastwagen in Mannheim im Lagerhaus eines Großhändlers vorfuhr, ergab sich folgendes Gespräch. Gell, das ist eine Überraschung. Ich transportiere jetzt mit einem Motorwagen. Das staunste, gell? Und wie? Das ist eine dumme Geschichte. Ich will nichts, aber auch gar nichts mit deinem Wagenfahrer haben. Die Kutsche kaufen wir sonst keinen Hafer mehr ab. Na, na, komm du mit deinem Pferd wieder, dann bleiben wir im Geschäft. Gelle? In München lernte Benz einen Mann aus Paris kennen. Monsieur Roger. Schon bald nach seiner Rückkehr aus München traf ein Brief aus Paris ein, der ihn aufforderte, in die französische Hauptstadt zu kommen, wo eine Zeitung ein Wettrennen veranstalten wollte, bei dem neben Velos auch Motorwagen zugelassen sein sollten. Benz machte sich sogleich auf den Weg. Nach einer Fahrt von 66 Stunden erreichte er Paris. Er war müde und suchte eine Herberge. Endlich fand er einen alten Gasthof mit einer Toreinfahrt. Er lenkte seinen Wagen in den Hof, doch ehe er aussteigen konnte, kam der Wirt auf ihn zu. Monsieur, machen Sie, dass Sie hier wegkommen, Monsieur. Ich dulde Ihr kein solches Fuhrwerk. Aber ich will doch ein Zimmer mieten. Ich muss schlafen. Ich habe seit 60 Stunden kein Auge mehr zugemacht. Ja, ein Zimmer können Sie haben, aber zuerst muss das Ding da weg. Wohin soll ich denn mit dem Wagen? Ja, das ist nicht meine Sache, das ist die Ihre. Auf meinen Hof möchte ich jedenfalls das Ding nicht mehr haben. Aber warum denn nicht? Was schadet es denn, wenn er hier steht? Es kann explodieren und man ausbrennt ab. Der muss da weg. Der kann eben nicht explodieren. Wenn der Motor abgestellt ist, kann überhaupt nichts passieren. Ja, das sagen Sie. Und wenn er doch explodiert, wer bezahlt mir dann meine Schade? Sie bestimmt nicht. Also, raus hier mit dem Ding. Benz klapperte noch ein paar Gasthöfe ab, aber leider immer mit demselben negativen Bescheid. Schließlich legte er sich in den Fond seines Wagens und deckte sich mit seinem Mantel zu, und in der nächsten Sekunde war er eingeschlafen. Nach einigen Stunden wurde er wach, weil er schrecklich fror. Es war 4:30. Er legte sich wieder hin, konnte jedoch nicht mehr einschlafen. Was tun? Keine Herberge nahm ihn auf. Er musste sich doch etwas frisch machen können. Um 8 Uhr begann die Wettfahrt Paris-Brest. Er holte seine Karte von Paris heraus und suchte die Straße, in der Roger wohnte. Gegen 6 traf er dort ein. Aber das Rennen war erst einen Tag später. Den ganzen Tag saßen die beiden Herren vor der Landkarte und Roger erklärte ihm die wichtigsten Partien dieser Fahrt. Ihr gefährlichster Konkurrent ist Peugeot. Er fährt einen Wagen, der einen ausgezeichneten Motor haben soll. Er stammt von Ihrem Landsmann, Daimler. Ich habe schon viel von Daimler gehört. Allerdings, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Nun ja, es wird schwer sein. Ich gehe heute früh zu Bett. Ich muss ein bisschen Kräfte sammeln. Die beiden Nächte, in denen ich kein Auge zugemacht habe, sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich spüre noch all meine Knochen. Was ist denn das? Das ist doch der Mann, der heute Morgen auf mich geschossen hat. Der Südfranzose, dieser Cavagnac, oder wie heißt der? Tatsächlich? Ja, was will denn der hier? Vielleicht die Wagen kaputt machen. Wo sind Sie? Der Schuppen ist abgeschlossen. Da kommt er nicht hinein. Aber wenn er es auf den Wagen abgesehen hätte, dann käme er nachts. Nein, er muss was anderes wollen. Herein. Roger, mein kleines Mädchen, es ist ganz plötzlich erkrankt. Sie hat Lähmungserscheinungen. Sie hatte das schon früher in Rouen. Und dort ist auch der einzige Arzt, der ihr helfen kann. Was sollen wir dabei? Können Sie sie nicht mit Ihrem Wagen nach Rouen bringen? Der letzte Zug ist schon weg und morgen kann es zu spät sein. Hier bei Nacht? Eine unbekannte Strecke fahren? No, das ist impossible. Aber man kann doch die Kleine nicht zugrunde gehen lassen. Ja, das Kind tut mir leid, gewiss. Ich sehe keinen Ausweg. Bis Rouen sind es mehr als 120 Kilometer und ich beherrsche keinen Wagen so perfekt. Und in der Dunkelheit... Dann werde ich fahren. Sie? Ja, das geht doch nicht. Haben Sie vergessen, dass Sie morgen ein Rennen fahren müssen? Ein Menschenleben ist mehr wert als alle Rennen der Welt. Ich will eben nicht starten. Geben Sie mir den Schlüssel zu Ihrer Garage. Ich nehme den Dos à Dos, da sitzt das Kind am bequemsten. Benz fuhr so schnell er konnte. Gegen 3 Uhr morgens erreichte er Rouen. Da er in ganz Frankreich mit ähnlichen Reaktionen bei Herbergswirten rechnen musste, kehrte er nach Paris zurück. Um 9:15 Uhr traf er vor der Villa Rogers ein. 75 Minuten nach Beginn des Rennens. Er konnte nur an eins denken, ans Bett. Er schlief 10 Stunden. Gegen Abend erwachte er, aß eine Kleinigkeit und schlief weiter. Am nächsten Tag sah er Roger. Das Rennen endete mit einem Sieg der Daimler-Motoren. Es ist ein Jammer, dass sie nicht gestartet sind. Das stimmt. Aber ich hätte wohl immer daran denken müssen, das Leben dieses kleinen Mädchens aufs Spiel gesetzt zu haben. Es hätte mir jeden Erfolg verdorben. Im Übrigen ist es ja auch noch fraglich, ob ich der Erste gewesen wäre. Roger fand es hochanständig, dass Benz wegen eines ihm unbekannten Kindes die Chance, seine Wagen bekannt zu machen, vertan hatte. Aber für ihn, für Roger, der plante, die Benzschen Wagen in Frankreich einzuführen, war es eine große Enttäuschung, dass er sich nicht an diesem Rennen beteiligt hat. Am nächsten Tag zeigte Roger Benz Paris. Sie gingen über die Champs-Élysées. In der Nähe des Triumphbogens kam ein grauhaariger Mann an ihnen vorbei. Roger grüßte ihn mit ausgesuchter Höflichkeit. Als der grauhaarige Mann vorüber war, fragte Roger: Sie taten ja so fremd. Haben Sie ihn nicht erkannt? Wen? Na, Gottlieb Daimler. Das war Daimler? Wo ist er? Ich möchte ihm wenigstens einmal die Hand drücken. Aber das Gewühl hatte den Mann bereits verschluckt. Es war das einzige Mal, dass Daimler und Benz sich begegneten, ohne sich zu kennen. Sie haben nie im Leben ein Wort miteinander gesprochen. Um die Jahrhundertwende konnte Benz von sich sagen, dass er nahezu über 1 Million Mark verfügte. Es ist schon eine verrückte Zeit. Weißt du noch, an jenem Silvesterabend, wir hatten nicht genug Geld, um uns eine Flasche Wein zu kaufen. Ich weiß auch noch, wie du als Uhrmacher ein paar Mark verdient hast, um uns über Wasser zu halten. Ja, ich weiß. Und ein guter Freund schickte mir im Jahre 77 den Gerichtsvollzieher auf den Hals, der alles pfändete, was nicht nied- und nagelfest war. Du weißt auch, was ich dir 20 Jahre früher schon gesagt hatte. Eines Tages werden wir im eigenen Wagen fahren, und zwar in einem ohne Pferde. Die Leute werden dir zujubeln und du wirst so viele Aufträge bekommen, dass wir Fabriken werden bauen müssen, um alle unsere Kunden beliefern zu können. Ja, du hast immer daran geglaubt. Nun, wer hat recht behalten? Fahren wir nicht in unseren Wagen? Seid ihr nicht über und über mit Aufträgen eingedeckt? Das Werk hat doch schon eine ganz respektable Ausdehnung. Ja, aber die anderen schlafen auch nicht. Daimler zum Beispiel. Dennoch rechnete er nicht damit, dass er, der Mitinhaber eines Millionenunternehmens, noch einmal gezwungen sein würde, mit jedem Pfennig zu rechnen. Plötzlich ging der Absatz rapide zurück. Daimler kam mit Gottlieb Daimlers letzter Konstruktion, dem Mercedes, heraus und eroberte den Markt. Mit dem Mercedes konnte sich keine von Benz Typen messen. Weder was ihre Gestalt noch was die Leistungsfähigkeit betraf. Das führte in der Werksleitung zu Unstimmigkeiten, die sich immer mehr verschärften. Benz hielt eisern an seiner Überzeugung fest, dass nicht Schnelligkeit, sondern Sicherheit oberstes Gebot sei. Ich will nicht, dass meine Erfindung Menschen, die friedlich ihres Weges gehen, das Leben kostet. Es ist nicht der Zweck meiner Wagen, Rekorde aufzustellen, sondern den Leuten dazu zu verhelfen, besser zu reisen. 50 Kilometer in der Stunde ist das Äußerste, was ich erlaube. Wenn es einmal Autobahnen geben sollte, dann ist das etwas anderes. Es ist schade, dass Benz nichts von den trüben Erfahrungen wusste, die sein verstorbener Konkurrent Daimler mit der Umgestaltung zu einer Aktiengesellschaft gemacht hatte. Vielleicht wäre er dann etwas vorsichtiger gewesen, als in seiner Firma Ähnliches beschlossen wurde. Die Zusammenarbeit mit seinem Kompagnon Julius Ganz war bisher so reibungslos verlaufen, dass er gar nicht auf den Gedanken kam, es könnte einmal anders werden. Dieser Ganz war ein außerordentlich tüchtiger Verkäufer. Benz erhob keinen Einwand, als man Ganz als kaufmännischen Leiter an seine Seite stellte. Auch dass den beiden Direktoren die gleichen Befugnisse eingeräumt wurden, störte ihn nicht. Doch bald sollte es zu einem ersten Zerwürfnis kommen. Als Ganz merkte, dass Benz nicht nachgeben werde und starr daran festhielt, Wagen zu bauen, die zwar zuverlässig, aber nicht schnell waren, unternahm er kurzerhand einen Gewaltstreich. Er engagierte französische Techniker und beauftragte sie, Fahrzeuge zu bauen, die es an Schnelligkeit mit dem Mercedes aufnehmen konnten. Meine Herren, es nützt alles nichts. Man muss mit der Zeit gehen. Die Käufer verlangen das von uns. Es interessiert heute keinen mehr, dass man vor 50 Jahren noch mit der Postkutsche 10 Stunden von einer Stadt zur anderen unterwegs war. Heute wollen Sie in 10 Stunden 800 Kilometer weit sein. Ja, es tut mir leid, dass Papa Benz das nicht begreifen will. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie unsere Firma von der Konkurrenz überrannt wird. Aber es half nichts. Die französischen Konstrukteure konnten den erhofften Erfolg auch nicht bringen. Die Aussichten wurden erst recht trübe, als die Firma Daimler mit ihrem Mercedes einen nie dagewesenen Triumph feiern konnte. Sie belegten in Nizza bei einem Rennen den 1., den 2. und den 3. Platz. Jeder, der sich von nun an ein Motorfahrzeug kaufen wollte, verlangte nach einem Mercedes. In der Angst, dass das Unternehmen einer Katastrophe zutreiben konnte, brachte ganz überstürzt die Marke Parsival heraus. Ein Mischmasch aus Benzschen und französischen Konstruktionen. Benz tobte und stieg aus dem Werk, das er einst selbst begründete, einfach aus. Keiner versuchte ihn zu halten. Niemand bemühte sich, sein Können, seine geniale Konstruktionsbegabung dem Unternehmen zu erhalten. Alle Welt war von der Wundermaschine Mercedes begeistert. Daimler, der eigentlich nur der Erfinder des Motorrades war, hatte Benz, den Erfinder des Automobils, überflügelt. Der Parsival war ein Reinfall. Ganz schickte die französischen Techniker nach Hause und er selbst zog sich ins Privatleben zurück. Benz hatte inzwischen in Ladenburg bei Mannheim die Firma C. Benz und Söhne gegründet. Dort hoffte er, der jetzt 59-Jährige, den Rest seines Lebens in Ruhe und Sorglosigkeit zu verbringen. Ein ganzes Jahrzehnt schien diese Hoffnung Tatsache geworden zu sein. Das neue Unternehmen lief gut an und gedieh. Zu seinem 70. Geburtstag wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule seiner Vaterstadt verliehen. Das war wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Niemand zweifelte damals an einem siegreichen Ende dieses Krieges und die ersten Erfolge schienen das zu bestätigen. Aber es kam ganz anders. Die Niederlage legte die Industrie der besiegten Länder fast völlig lahm. Die Weiterexistenz unzähliger Firmen war in Frage gestellt. Die Mannheimer Fabrik und auch die Ladenburger Firma konnten sich zwar noch behaupten, hatten aber schwer zu kämpfen, insbesondere darunter, dass die Mark im Ausland immer tiefer bewertet wurde. Die Fabriken waren gezwungen, für Rohstoffe immer mehr Geld zu bezahlen, was automatisch eine Verteuerung der Waren zur Folge hatte. In kurzer Zeit waren die Waren auf dem Inlandmarkt unerschwinglich, doch das war nur der Anfang. Das Reich taumelte in ein Währungschaos hinein. Die Geldentwertung griff immer mehr um sich. Und als sie ihren tiefsten Stand erreicht hatte, entsprach der Wert eines Schweizer Franken gleich 40 Millionen Mark. Die Abschlussrechnungen der Firmen zeigten nicht auszusprechende Endziffern aus, die in die Trillionen gingen. Es waren 20-stellige Zahlen. In diesen Tagen verlor Karl Benz fast sein ganzes Vermögen. Er, der ganz unten angefangen hatte, sah sich noch einmal dem Nichts gegenüber. Jetzt mit fast 80 Jahren. Aber er gab nicht auf. Wieder war es seine Frau Bertha, die ihm zuversichtlich zuredete, und wiederum behielt sie recht. Die Banken, sie waren am Gedeihen der Automobilindustrie interessiert. Bei ihnen setzte sich die Erkenntnis durch, dass man durch einen Zusammenschluss der führenden Firmen Millionen einsparen könnte. Bisher hatte die eine Firma die andere durch allzu kostspielige Werbung versucht, in den Schatten zu stellen. Das erübrigte sich bei einer Verschmelzung der Firmen. Es musste sich noch fühlbarer auswirken, wenn die einzelnen Unternehmungen nicht fortwährend neue Typen auf den Markt bringen mussten, um die Konkurrenz zu übertreffen. Kurz, man beabsichtigte einen Zusammenschluss der Daimler-Werke und der Mannheimer Benz-Werke. Karl Benz und seiner Gattin wurde eine Rente ausgesetzt, die sie davor schützte, noch einmal in Not zu geraten und sie in die Lage versetzte, in Wohlstand zu leben. So wurde Ladenberg doch noch zum Hafen, in dem Benz und seine Frau ihren Lebensabend verbringen konnten. Einmal kehrte er noch in die große Welt zurück. fast 81-jährig, erschien er noch einmal vor der Öffentlichkeit. Es war in München. Hier, wo vor 37 Jahren die Leute ihn und sein Vehikel angestaunt hatten, wollte er sich noch einmal zeigen. In seinem Wagen, dem ersten, den er je gebaut hatte. Man wollte anlässlich der Automobilausstellung noch einmal alle Wagen seit der Entstehung des Kraftwagens zeigen. Als von der Bavaria auf der Theresienwiese der alte Wagen herunterrumpelte, der 40 Jahre zuvor von aller Welt verhöhnt wurde, den man mit Steinen beworfen hatte, und als man die ehrwürdige Gestalt des Meisters sah, dem diese einzigartige Erfindung gelungen war und der zuerst nichts als hämisches Gelächter erntete, brach ein Jubel der Begeisterung aus. Man bereitete dem Manne, der allen Anfeindungen zum Trotz nun doch sein Ziel erreicht hatte, einen triumphalen Empfang. Karl Benz starb am 4. April 1929. Ein großes Leben, ein erfülltes Leben war zu Ende gegangen. Der Weg des Motorfahrzeuges, das für uns heute zur selbstverständlichsten Sache der Welt wurde, war ein langer, dornenreicher Weg. Mit Stephenson fing es an, als er die erste Lokomotive konstruierte, Daimler das erste Motorrad, Benz das erste Auto baute. Heute kennt man in der ganzen Welt die Daimler-Benz-Produkte, die Mercedes-Fahrzeuge mit dem unverwechselbaren Stern auf dem Kühler. Die erfolgreichsten Rennfahrer der Welt wie Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch und viele andere mehr fuhren auf allen Pisten der Welt, in Le Mans, in Indianapolis, auf dem Nürburgring und vor allem auf der alten Avus in Berlin Sieg um Sieg heraus. Sie stellten Weltrekorde auf und trugen den Namen Daimler-Benz-Mercedes in alle Welt. Benz schreibt in seinen Memoiren: Damit ist die kulturelle Bedeutung des Kraftwagens und seines Motors noch nicht erschöpft. Von seiner Geburtsstunde an herrschte im Kraftwagenbau immer die Tendenz, den Motor immer leichter und schneller zu bauen. Schließlich war auf diese Weise der Motor herangezüchtet, so leicht, dass der Mensch mit ihm auf eine noch höhere Entwicklungsstufe der freien Beweglichkeit steigen konnte. Horcht über euch, hört den starken Sang des leichten Motors, der hoch über euch in den Lüften kreist. Das ist der rauschende Flügelschlag einer neuen Zeit, jener Kulturepoche des Motors, wo der Mensch die Herrschaft antritt über den Raum, auf und über der Erde. Ein uralter Lebenstraum ist Erfüllung geworden. Der Mensch fliegt. Der Bau des ersten Autos liegt gerade etwa 100 Jahre zurück. Dann kam das Fliegen mit einem Motor, mit zwei, mit vier, mit acht Motoren, mit Düsentriebwerken, 800 Kilometer in der Stunde, 1000 in der Stunde, Überschallgeschwindigkeit zum Mond, zum Mars, zur Venus, vielleicht zu unbekannten Galaxien. Möglich wurde alles erst durch die Erfindung des Motors, den ein einsamer Mann in einer kleinen Werkstatt bei Mannheim erfand und der ihn in einer kalten Silvesternacht zum ersten Male hatte laufen hören, gleichmäßig, ohne Stottern, bis zum letzten Benzintropfen.